Dies sind unsere aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Vis-à-vis zieht Jahresbilanz, zu wenig Geld für Fahrradwege und 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. 2015 war das erste komplette Betriebsjahr des Vis-à-vis. Nun liegen die Besucherzahlen vor. Olaf Seemeyer, Geschäftsführer der Bäder Stadt Nienburg, zieht eine verhalten optimistische Bilanz. Die Erwartungen von 160.000 Besuchern wurden um knapp 20.000 verfehlt. Es dauert, so Seemeyer aus Erfahrung, rund 3 Jahre, ehe ein Niveau erreicht wird, das als normal im Sinne einer verlässlichen Grundlage zu bezeichnen ist. Am Dienstag beschloss der Nienburger Stadtrat das neue Fahrradkonzept. In diesem sind zentrale Routen zwischen den Ortsteilen und dem Stadtkern enthalten. Zudem sind anstehende Baumaßnahmen nach Prioritätsstufen geordnet. Mit der aktuellen Finanzplanung der Stadt wäre eine vollständige Umsetzung des Konzeptes nicht mehr in diesem Jahrhundert möglich, beklagt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Nienburg. Aktuell stehen pro Jahr rund 30.000 Euro für Radwege zur Verfügung. Dazu ADFC-Vorsitzender Berthold Falsing. Wir haben mal hochgerechnet, für die Umsetzung der Maßnahmen, die im Radwegekonzept stehen, würde etwa 100 Jahre benötigen, bis man das mit den vorhandenen Mitteln im Augenblick umsetzen könnte. Und das ist natürlich in keiner Weise akzeptabel. Sichere Fahrradwege in Nienburg, gute Fahrradwege in Nienburg würden ein Mehr an Fahrradfahrern bedeuten. Das hat gesundheitliche Auswirkungen einmal auf die Gesundheit der Bevölkerung natürlich auch, aber auch eben auf Lärm und auf Schadstoffbelastung und weniger Staus und solche Sachen. Im Bereich der ehemaligen Bauschuttdeponie in Rodewald wurden am vergangenen Samstagnachmittag etwa 200 Altreifen illegal entsorgt. In diesem Zusammenhang wurde kurz zuvor ein blauer 7,5-Tonner LKW mit Altreifen festgestellt. Für sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Steimke um Verständigung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga wird am Wochenende der 21. Spieltag ausgetragen. Voraussetzungen sind trockene Wetterverhältnisse. Bereits am Samstag spielt der TuS Steyerberg gegen Intercomata Nienburg. Der TuS ist unter Neucoach Jörg Kaufeld noch ungeschlagen. Weiterhin spielt Rehburg gegen den ASC Nienburg. Anstoß der Samstagspartien ist um 16 Uhr. Die restlichen Spiele sind für Sonntag um 15 Uhr angesetzt. Abstiegskampf in Nendorf. Der SV empfängt im Südduell den SV Kreuzkrug-Hoddesdorf. Husum spielt gegen Stöckse und Seppenhausen-Balge gegen Haßbergen. Lokum muss nach Liebenau und Lese fährt nach Rodewald. Das Spitzenspiel findet in Münchenhagen statt. Herbstmeister VfL empfängt den Rang 2. Eistrup. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.